Father, we thank you this very evening. Vater, wir danken dir an diesem Abend. Think about how committed you are to us. Wir denken daran, wie hingegeben du bist uns gegenüber. Many churches and people talk about being committed to God. Viele Gemeinden sprechen darüber, Gott hingegeben zu sein. It's sad to say they don't understand the greatest truth in the Bible. Und es ist traurig zu sagen, dass sie nicht die größte Wahrheit der Bibel verstehen. God is committed to me. Gott ist mir gegenüber verbunden. Eternally. Ewig. And that's so awesome. Und das ist so erstaunlich. As many times my commitment waxes short. So oft wie meine Versprechen nicht ausreichen. Fire kind of flickers. Das Feuer nur noch ein bisschen flammt. But God is committed to me. Aber Gott ist mir gegenüber hingegeben. And we are grateful. Und wir sind dankbar. Greater Grace World Outreach in all the world. Für Greater Grace World Outreach überall auf der Welt. And for this ministry here in Vienna. Und für diese Gemeinde hier in Wien. And the impact it has had, is having, and will have. Und den Einfluss, den sie hatte, hat und haben wird. Has had, hatte, is having, jetzt gerade hat. And will have. Und haben wird. So Father, bless this message tonight. Vater, segne diese Botschaft heute. In Jesus name, in Jesu Amen. Namen, Amen. Verse 27. Vers 27. Says, my sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. And I know them. Und ich kenne sie. And they follow me. Und sie folgen mir. The word follow here means to have an abiding fellowship of love and faith. Folgen hier bedeutet eine bleibende Gemeinschaft von Liebe und Glaube zu haben. A receptive relationship to the word of grace. Eine empfangende Beziehung zum Wort der Gnade. An eternal purpose in knowing, learning from him. Einen ewigen Zweck darin, von ihm zu lernen. And a spiritual walk on a journey through life. Und eine geistliche, ein Wandel durchs Leben. That akalatheo in the Greek and then other words that say follow. Das ist das Wort akalatheo im Griechischen und andere Worte, die folgen, bedeuten. An abiding fellowship of love and faith. Gott zu folgen ist eine bleibende Gemeinschaft von Liebe und Glaube. A receptive relationship to the word of grace. Eine empfangende Beziehung zum Wort der Gnade. An eternal purpose in learning of him. Einen ewigen Zweck, von ihm zu lernen. And a spiritual walk on a journey through life. Und ein geistlicher Lebenswandel mit ihm. And he says this. Und er sagt hier. And I give unto them eternal life. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. And they shall never perish. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Neither shall any man pluck them out of my hand. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. My Father, which gave them me, is greater than all. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. I and my Father are one. Ich und der Vater sind eins. Now I think this is really awesome. Ich denke, das ist wirklich erstaunlich. That the Father gave me Jesus. Dass der Vater mir Jesus gegeben hat. I mean, really, that's. We know that truth, but that is so awesome. Wir kennen diese Wahrheit, aber das ist so erstaunlich. This is the kind of commitment God has to each one of us. Diese Hingabe hat Gott jedem von uns gegenüber. To every one of us and to the church. Jedem von uns gegenüber in der Gemeinde. The Father, der Vater, who is the planner, der Planer ist, and the provider for the plan. Und der den Plan versorgt. What more could you want from the provider? Was könnte man noch wollen von dem, der den Plan ausgedacht hat, als den Sohn zu bekommen, den Sohn Gottes? Then Jesus says, dann sagt Jesus, I give them, ich gebe ihnen eternal life, ewiges Leben, obviously in the Holy Spirit. Natürlich im Heiligen Geist. So the Father gives the Son, der Vater gibt den Sohn. If that wasn't enough, the Son gives the Holy Spirit. Und wenn das nicht genug wäre, der Sohn gibt den Heiligen Geist. And that's incredible commitment. Das ist Thank you for giving me a microphone. Hingabe. Isn't that a commitment? Ist das nicht eine Hingabe? Many churches viele Gemeinden teach, lehren. And I've heard them. Und ich habe sie gehört. You come to church. Ihr kommt zur Gemeinde. And we want you to be committed, and we do. We want people to come to the assembly to hear the word of God. Dass die Leute kommen regelmäßig, um das Wort But zu hören. They push commitment down people's throats. Aber sie stopfen den Leuten das in die Kehle. Instead of understanding, und helfen ihnen nicht zu verstehen, how much God is committed to me. Wie sehr Gott sich mir hingibt. It's really incredible. Es ist wirklich unglaublich. A great few verses in 2 Timothy 1:12-14. Ein paar großartige Verse in 2. Timotheus. The Bible says, die Bibel sagt, as Paul speaks to Timothy, während Paulus zu Timotheus spricht, that God, dass Gott, is able, fähig ist, to keep that which he has committed to me. Das zu bewahren, was er mir gegeben then hat. In verse 14, dann in Vers 14, he says, keep by the Holy Spirit. Sagt er, durch den Heiligen Geist bewahren. You keep by the Holy Spirit. Du bewahrst durch den Heiligen so Geist. So God is able, Gott ist fähig, to keep das zu bewahren, what he's committed to me, was er mir gegeben hat. And then keep by the Holy Spirit, und er bewahrt es durch den that Heiligen which Geist, committed. Das, was er mir gegeben hat. Now, here's some simple thoughts. Da gibt's ein paar einfache Gedanken. The Holy Spirit wrote the Bible. Der Heilige Geist hat die Bibel geschrieben. Wie viele glauben das? Holy Spirit wrote the Bible. 2 Peter. Der Heilige Geist schrieb die Bibel 2. Petrus 1:19-21. When you were born from above or born again, als du wiedergeboren wurdest von oben, you received the person of the Holy Spirit. Hast du die Person des Heiligen Geistes empfangen? Can the Holy Spirit obey the Bible? Kann der Heilige Geist der Bibel gehorchen? Thank you. Danke. Yes. Ja. Okay, so. Na gut. One and one is two. Eins und eins sind zwei. Holy Spirit writes the Bible. Heiliger Geist schreibt die Bibel. God gives us the Holy Spirit. Gott gibt uns den Heiligen Geist. So obeying the word of God and also, receiving is very simple. Dem Wort Gottes zu gehorchen und ist sehr einfach. How many of you think the Holy Spirit wie viele von euch glauben, dass der Heilige can Geist love people? Leute lieben kann? Yes. Ja. Just, you can say yay. Ihr könnt yes. Ja sagen. Yes. Ja. Can the Holy Spirit say yes to the Bible and kann what the Bible says? Der Heilige Geist ja zur Bibel sagen, was die Bibel sagt? Can the Holy Spirit does the Holy Spirit have a purpose? Hat der Heilige Geist eine Absicht? I mean, think about it. Denk mal drüber nach. Sometimes some of these simple truths just kind of go right by us. Manchmal entschwinden uns solche einfachen Wahrheiten. Now I love Deuteronomy chapter 7. Ich liebe 5. Mose Kapitel 7. Talks about God's commitment to Israel. Es spricht über Gottes Hingabe Israel incredible. Gegenüber. Says I've chosen you, you are just a few people. Es heißt, ich habe euch erwählt, ihr seid ein kleines Volk. You are a special people to me. Do you know that you are special to God? Ihr seid ein besonderes Volk für mich. Seid say, wisst ihr, dass I am special to God. Ein besonderes Volk für Gott seid? Sag, ich bin besonders say, für am Gott. Special to God. Ich bin besonders für Gott. Can't you do, say, I'm special kannst du das to sagen? God. Sag, ich bin besonders für Gott. Above, you are above all the people on the face of the earth. Ihr seid über allen Völkern der ganzen Welt. And I'm going to keep my promises to you for it says 1,000 generations. Und ich werde meine Versprechen dir gegenüber 1,000 Generationen lang halten. Über 1,000 Generationen. Now. Jetzt. There's a certain organization that I used to be a part of. Es gibt da eine bestimmte Organisation, bei der ich Teil war. Before I got saved. Bevor ich gerettet wurde. And they have like a 7-generation thing. Sie haben so ein 7-Generationen Ding. It's only 7. Nur 7. What's 7? Was ist 7? Compared to 40,000. Verglichen mit 40,000 Jahren. Eternal life. Oder ewigem Leben. God has made a commitment. Gott hat eine Hingabe. To us forever. Hat uns etwas versprochen für immer. That is so incredible. Ja, das ist unglaublich. When we think about missions in Thailand. Wir denken über Missionen in Thailand. It is really God keeping his commitment. Gott hält sein Versprechen. To go into all the world with the gospel. In alle Welt zu gehen now, mit Pastor dem Evangelium. Pastor Ronaldo is here. Stand up, Pastor Ronaldo. Ronaldo ist hier. Steh mal auf. He's going to Zambia this er year. Er geht nach Sambia dieses Jahr. We have a church being started in Lusaka, Zambia this wir haben year. In Lusaka, Sambia wird eine Gemeinde dieses Jahr gestartet. With 5 people. Mit 5 Leuten. Boy, if I could just get there myself. Also wenn ich da selber hin könnte. I'd love to go. Ich würde es lieben, dahin zu gehen. I'd love to go. Ich würde es lieben hinzugehen. But it's awesome. How do we keep the, you know when I landed in Africa in 1986 gelandet bin. The Holy Spirit spoke to me about a vision for Africa. Sprach der Heilige Geist zu mir über eine Vision über Afrika. You know, you start to get a little bit like nervous, anxious. Und da werde ich ein bisschen nervös. And yet God has made a commitment. Und doch Gott hat ein Versprechen gemacht. To go into all the world with this in alle Welt gospel. Zu gehen mit seinem Evangelium. I'm not able. Ich kann das nicht. I'm not able. I got up this morning. I thought I was dead. Wie ich heute aufgestanden bin, dachte although ich, ich bin I knew tot. I got up, so I couldn't have been. Obwohl ich aufgestanden bin, da konnte ich es ja nicht sein. Not only I don't think I slept too well, but there was people making noise all night long. Ich habe nicht sehr gut geschlafen, your oder kids, so was, viel, your kids. So viel Lärm, eure Kinder. They were handling snakes with. Die haben wahrscheinlich mit Schlangen gespielt. All I could hear was the Willichek. He had, by the way. Ich habe immer nur die Willichek's gehört. Pastor Rob übrigens. Said he should say something that he can't say. He's got. Pastor Rob hat gesagt, er just soll. Just 10 children. Etwas sagen. Er hat 10 Kinder. You know he has 10 children. Wisst ihr, dass er 10 Kinder ten. Hat? 10. 10. 10. Imagine that grocery bill. Stellt euch die Einkaufsliste vor. My kids got married and they still come and eat at the house. I said to my wife, "What's going on?" Meine Kinder wurden haben geheiratet und kommen immer zu uns zum Essen. Ich habe zu meiner I thought they should leave father and mother and like they're always there. Vater und Mutter verlassen, aber die sind immer da. And they come in the refrigerator. They come in the house. They say hi and they go right for the refrigerator. Sie kommen ins Haus, sagen Hallo und gehen gleich zum Kühlschrank. My son gained 20 pounds since he's been married and it's all been at my house. Mein Sohn hat 10 Kilo zugenommen, seit er verheiratet ist. War alles bei My mir zu Hause. Says, be quiet. Meine Frau sagt, sei still. Let him stay around here. I said, they washed Lass ihn hier bleiben. I said, why did they get married? Ich sag, warum hat er dann geheiratet? She washes their clothes. Sie wäscht their immer clothes. Noch die Kleider. They eat at the house. Sie essen zu Hause. Sie bügelt alles. Their cars run our insurance policy. What's going on? Wir zahlen die Versicherung für ihr Auto. I don't get it. Ich verstehe das nicht. I thought she got married. Ich dachte, die sind verheiratet. My son came with me with his wife to Africa, and he said, "Mein Sohn kam mit mir mit seiner Frau nach Afrika." What are you doing about the hotel? Er sagte, wie ist es mit dem Hotel? Was machst du da? I said, "What do you mean?" Ich sagte, was meinst du? What am I doing about the hotel? Was habe ich mit deinem Hotel well, zu tun? You know, I don't have too much money. Also ich habe nicht so viel Geld. I said, I can't help. My wife says, "Yes, you can." Ich sage, ich kann nicht helfen. Meine Frau sagt, ja, kannst du. My wife is committed to my kids. Meine Frau ist meinen Kindern verbündet. She really is. Wirklich. Commitment. Verbündet. It's amazing. Erstaunlich. But we take it. There's so many people that take it the wrong way. Aber viele verstehen das falsch. Then they get under pressure. Und dann werden sie unter Druck gesetzt. And there was one who was never committed, and his name is Satan. Und es gibt jemanden, der nie hingegeben hat. He was unfaithful. Er war untreu. And he whispers in the ears of believers. Und er flüstert in die Ohren der Gläubigen. To try to penetrate the flesh through the world system. Und versucht das Fleisch zu durchdringen mit dem Weltsystem. You don't need to be. You can't do that. You can't do that. You can't. I know du I can't. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Ich weiß, ich kann es nicht. You were as stupid as I thought you were. Du bist genauso dumm, wie ich dachte, dass du bist. You're telling me something I already know, du and you're mir pretty etwas, stupid in doing it. Was ich weiß und gehst da sehr dumm vor. God is committed to us. Gott ist uns gegenüber hingegeben. It's amazing. How many of you heard the story I told about the Congo? Wie viele haben die Geschichte vom Kongo gehört, die ich in Budapest erzählt habe? Can I tell this story? It's awesome story. Kann ich noch mal erzählen? It's an awesome story. Erstaunliche Geschichte. And it's a true story. Und eine wahre Geschichte. A couple went to the Congo. It was two couples. Zwei Paare gingen in den Kongo. And this was in 1921. 1921. And they went to the Congo, but they were not allowed to go into any village. The chief in said Kongo, no. Aber der Häuptling hat ihnen verboten, I don't in want Dörfer this gospel here. Ich möchte das Evangelium hier nicht. They said to themselves, my God, this is unbelievable. Und sie haben sich gesagt, das ist unglaublich. We moved all the way here, and he says we can't bring the gospel. Jetzt sind wir hergezogen und er hat gesagt, wir dürfen das Evangelium nicht bringen. He said, I will allow somebody to bring you some bread and some eggs every day so you can eat, but you got to stay on the side of the hill. You can never enter the village. Er sagte, ich werde jemanden besorgen, der euch Essen besorgt. I don't want this message. We believe in idolatry and all this. Wir glauben an Götzendienst und ich will dieses Evangelium hier nicht. So this little boy used to come and also so they were called. They were named. Their name were the Floods. Und David and Sevilla Flood. Und das Paar hieß David und Sevilla Flood. So. She decided maybe God sending this little boy, so before we leave, at least I can talk to this little boy. Und sie denkt sich, na, vielleicht hat Gott diesen kleinen Jungen geschickt und ich spreche mit ihm, bevor wir aufgeben. And she wasn't seeming to get through it all. Then she died. Dann starb sie. Right there. Genau dort. Outside the village. Außerhalb des Dorfes. And she died giving birth to a girl. Und sie starb während der Geburt eines Mädchens. Her husband was devastated. Ihr Mann war am Boden zerstört. He lost his faith. Er hat seinen Glauben verloren. He said, you know, there's no God. Er sagte, weißt du, es gibt keinen Why Gott. Would God allow this to happen? Warum würde Gott das erlauben? We are missionaries and we can't get into the village. My wife died. Wir sind Missionare, wir dürfen nicht ins he Dorf. Was Meine Frau devastated. Stirbt. Er war zerstört. By the situation. Durch die Situation. He took the baby. Er nahm das Baby. He gave it to a Swedish couple. Gab es einem schwedischen he said, Paar. I'm going back to England. Und sagte, ich gehe zurück nach England. Keep the baby. Nimm das, behalte das Baby. I don't want the baby. Ich will es nicht. My wife's dead. Meine Frau ist There's tot. No God. Es gibt keinen Gott. He went back. Er ging nach Haus. Started drinking heavily. Hat schwer zu trinken begonnen. The baby was given to two other missionaries. Das Baby wuchs bei den zwei Missionaren auf. They both died of malaria. Die sind beide an Malaria gestorben. The two missionaries. Die beiden Missionare. They took the baby and sent it to the States. Man nahm das Baby und Somebody did. Schickte es nach den USA. The child grew up. Das Kind wuchs auf. And married a pastor. Und hat einen Pastor geheiratet. One day she got a card in the mail. Eines Tages bekam sie eine Karte and it was in der a picture Post. Und da war ein Bild of a gravesite eines Grabes with a white cross. Mit einem weißen Kreuz. And it said Sylvia Flood. Sylvia Flood. She didn't know her mother. Die kannte ihre Mutter nicht. She was astounded. Sie war erstaunt. Because the back of the postcard said. Weil hinten auf der Postkarte stand. And she doesn't know who it came from. Sie wusste nicht, von wem es kam. We thank God. Wir danken Gott. All 600 of us born again Christians. Alle von uns 600 wiedergeborenen Christen. In the village. In dem Dorf. For Sylvia Flood. Für Sylvia Flood. She took the postcard. Sie nahm die Postkarte and her husband, und ihrem Mann and they went to England. Sie ging nach England. Her father was 73 years old. Ihr Vater war 73 Jahre alt. He said, I don't believe in God. He was apostate. Er ist vom Glauben abgefallen. She went into his room. Sie kam zu ihm ins Zimmer. Daddy, Vater, she hadn't seen him. She sie hat found ihn nicht him. Gesehen. Sie hat ihn Daddy, gefunden, Vater. I'm here to tell you, your life was not in vain. Ich bin hier, um dir zu sagen, dein Leben war nicht umsonst. He turned his back to the wall. Er ist, hat sich zur would Wand not gedreht talk to her. Und hat nicht mit ihr gesprochen. He would not talk to her. Wollte nicht mit ihr sprechen. There's no God. Es gibt keinen Gott. Years of alcoholism. Jahre von Alkohol. He was like his brain was gone. Sein Gehirn war schon angeschlagen. She said, just listen to this. Sie sagte, hör nur zu. And all of a sudden, as she began to read the card, und als sie die Karte vorlas, something happened in him. Ist in ihm etwas passiert. She said, your life was not in vain. Sie sagte, dein Leben war nicht umsonst. Your life was not in vain. Dein Leben war nicht umsonst. He got on his knees with her and he just asked God auf seine Knie mit ihr to deliver him from alcohol. Bat Gott, ihn vom Alkohol zu befreien. And she's with her husband. Und sie ist mit ihrem Mann. They go to a conference. Sie gehen zu einer Konferenz. While they're in England. Während sie in England waren. And there's a man preaching. Und da predigt ein Mann. And she says. Und sie sagt. What an awesome preacher. Was für ein unglaublicher Prediger. And he's talking about. Er spricht über. He has churches with 110,000 people in das the Congo. Gemeinden mit 110,000 Leuten im she Kongo. Runs up to him. Sie rennt zu she ihm. This is crazy. Sie sagt, das ist verrückt. She said, but have you, has Aber anybody ever heard of my mother? Hat irgendjemand mal von meiner Mutter gehört? Sylvia Flood. Sylvia Flood. He said, I'm the 11-year-old boy. Er sagte, ich bin der elfjährige Junge. That your mother led to Christ. Die deine Mutter zu Christus geführt hat. I'm the boy. Ich bin der Junge. That brought the eggs. Der die Eier gebracht hat. And the bread. Und das Brot. Your mother. Deine Mutter. Is a national hero. Ist eine nationale Heldin. Are you listening? Hört ihr zu? She goes to the Congo. Sie geht in den Kongo. 100,000 people line up from the airport to the gravesite. 100,000 Leute stehen vom Flughafen bis zum Grab und begrüßen freudig dieses Mädchen, die Frau. God is committed to you. Gott ist dir hingegeben. Are you listening? Hört zu. No matter what sight says. Egal was die Sicht sagt. The Father gave me Jesus. Der Vater hat mir Jesus gegeben. Jesus gave me eternal life. Jesus gab mir ewiges Leben. Life dwells in me. Leben lebt in mir. I don't know if anybody of you know Mike White, but he was. Ich weiß nicht, ob ihr Mike White kennt. One of the first Christians for Greater Grace in Canada. Er war einer der ersten Christen für Greater His Grace sister in Kanada. Is Monique Revito, Pastor Seine Revito's Schwester wife. Ist Monique Revito, Pastor Revito's Frau. I got a call a while back and they said you have to come to Canada right now. Vor einer Weile he's dying of cancer. Kam ein Anruf, dass der Mike an Krebs stirbt und ich gleich nach Kanada kommen soll. So I went. So ging ich hin. Drove all the way. Bin dahin gefahren. We got there. Wir kamen dorthin. And they said he doesn't have long to live. Und sie sagten, er lebt nicht mehr lange. Cancer had eaten his whole body away. Der Krebs hat seinen ganzen Körper zerfressen. In the hospital room. Im Zimmer im Krankenhaus. A doctor comes. Kommt ein Doktor. Is there anything I can do? Because he's a big man, and even what they were giving him could not ease the pain. Ist und fragt ihn, kann ich irgendwas für dich tun? Er war ein starker Mann, und was sie ihm gaben, the doctor said, hat dem Schmerz Mike, nicht geholfen. What can I do for you? Der Doktor sagt, was kann ich für I dich tun? Help Mike? You. Ich möchte dir helfen. He said, you can receive Christ as your personal Savior. Er sagte, du kannst Christus als deinen That's persönlichen the greatest thing you can do Retter for annehmen. Me. Das ist das Größte, was du für mich tun kannst. But I think about his life. He Aber ich left denke an sein Leben. He had inherited some money. He left all of his money to missions. Er hat ein großes Erbe Everything. Der Mission gegeben. Alles. There's people in the Sahara Desert who are now having opportunities, new churches and villages because of Michael White. Leute in der Sahara haben jetzt Gemeinden. He loved those people in those Werk villages. Wegen Mike White. Er hat diese Leute in He was committed gegeben. Because God was committed to him. Er war hingegeben, weil Gott ihm gegenüber hingegeben war. Do we realize Verstehen wir, how God is committed to erkennen us? Wir, wie sehr Gott uns He's committed to love me forever. Er hat versprochen, mich immer He's zu lieben. Committed to strengthen me when I am very weak. Er hat versprochen, mich zu lieben, wenn ich He's ganz committed schwach to give me joy when I'm in sorrow. Er hat versprochen, mir Freude zu geben, wenn ich when in Sorgen I wander bin. From God's way, He's committed to give me On a daily basis, his eternal purpose. Wenn ich von Gottes wegen abkomme, ist er. He's committed to guide me. Wird er mich führen? Empower me. Und mich strengthen mir Kraft geben und stärken. He's committed to this church in Austria. Er ist hingegeben Amen? Dieser Gemeinde in Österreich gegenüber. Are you listening? Amen. Hört jetzt. God is committed to you. Gott ist euch gegenüber. Well, what about my commitment? Aber was? Wie ist es mit meiner Hingabe? What am I? I don't know if I can keep my commitment. You ich muss cannot. Wissen, ob ich mein Versprechen halten kann. Until du kannst es nicht. Until you understand how God is committed to you. Bis du verstehst, wie sehr Gott dir gegenüber hingegeben ist. I went back to a church that I left. Zu einer Gemeinde gegangen, wo to ich weggegangen bin, um aufs Missionsfeld zu gehen. Devastated. Und sie war zerstört. They left Greater Grace. Sie haben Greater Grace verlassen. And then they asked me to leave. Und haben mich gebeten, wegzugehen. I said, God, what's going on? Ich sagte, Gott, was soll das? I come back to this church. Ich komme zurück zu der Gemeinde. It's strange. Sie sind komisch. A lot of these people we brought to the Lord from Chicopee and Springfield. Viele Leute haben wir zum Herrn geführt. They look at you like something strange about you. Die schauen dich an, als wärst du komisch. Something's happened here. Irgendwas passiert hier. What is going on? Was ist hier passiert? They said we think it's good if you leave. Sie sagen, ich glaube, es ist besser, wenn du gehst. I said, God. Gott, sag ich. And I talk to God like this. What are you doing? Ich spreche so zu Gott. Was machst you du? Have any sense? Hast du macht Sinn? Ich verstehe das nicht. I don't get it. Ich verstehe es nicht. This doesn't. What is this? Was soll das? Can you think? Kannst du überhaupt denken? Sometimes I talk to God like that. Manchmal spreche ich so zu Gott. No, you don't. Na, sure, ihr natürlich sure you nicht. Never get upset with God. Ja, ihr sprecht natürlich nicht mit Gott. Ich bin, What are you doing to me? Ich bin wütend. Was machst du mit mir? God says, Gott sagt, perhaps. Vielleicht. Perhaps. Vielleicht. Something will go away for a while to be received forever. Etwas weggehen für eine Weile, um für immer aufgenommen message zu werden. In Budapest. Das war eine großartige Botschaft Perhaps. In Budapest. Vielleicht. But by sight, it was very confusing. I didn't so understand verwirrend. It. Ich hab's nicht But verstanden. Then I realized two verses in the Bible Aber dann that habe ich zwei touched Verse me. In der Bibel I have a berühren. Peace that passes understanding ich habe einen Frieden, and a love that passes knowledge. Der alles Verständnis übersteigt und eine Liebe, die Erkenntnis understand. Ich muss es nicht Amen? Verstehen. Amen. I don't have to. Ich muss nicht. I've got a peace in Philippians 4:7 Ich habe einen Frieden in Philipper 2:7, der alles Verstehen übersteigt. I don't have to know anything. Ich muss nichts wissen. I have a love. That passes knowledge. Ich habe eine Liebe, die Erkenntnis so übersteigt. Love and peace Liebe pass und Frieden understanding and knowledge. Übersteigen Verständnis you und think Erkenntnis. You always have to know everything? Du glaubst, du musst alles immer wissen? I don't understand. Ich verstehe es nicht. I don't understand. Ich verstehe es nicht. My mind has to understand. Mein Verstand muss das verstehen. Well, I don't know what's going on. Ich verstehe nicht, was los ist. Hallo? God's committed to me. Gott ist mir gegenüber hingegeben. I was with my wife and we were outside of Addis Ababa in Ethiopia. Meine Frau und ich waren outside von Addis Ababa in Äthiopien. You get up in the church. Wir gehen in die Gemeinde. And the church sends you. Und die Gemeinde sendet dich. I got a house. Ich bekam ein Haus. Support. Unterstützung. I pay 2 years rent. Hab 2 Jahre Miete gezahlt. I get to the house in Addis Ababa, there's no windows, no doors and no sinks. Wie ich in das Haus dort komme, da gibt's keine Türen, keine Fenster und keine Waschbecken. Where'd that rent money go? Wo ist das Mietgeld hingegangen? I said to my wife, ich sagte zu meiner Frau, I got 6 hockey bags. You know what a hockey bag is? Ich habe 6 Hockey. You know those big bags? These huge bags with everything Säcke? You go there, and I'm, of course, großen, I'm carrying them. Natürlich trage ich sie. Steven, let's go. I'm like, Lynn, Steven, these things are heavy. Schon. Die sind schwer. I said, we're way out in nowhere land, and there's no windows and no doors. In Niemandsland und es gibt keine Türen und keine Fenster. I said, I'm going to a hotel. Let's go. By the time it was 3:00 ich sag, in the morning. Komm, wir gehen ins Hotel. 3 Uhr früh war das. 7 nights in a row, I couldn't sleep. 7 Nächte konnte ich nicht schlafen. God said, move. Gott sagte, geh weg von hier. Move. Weggehen. The whole church knows I've been planning for 1 year to go there. Die ganze Gemeinde weiß, dass ich seit einem Jahr plane, hier hinzugehen. Da schaue ich aus wie ein geistlicher Idiot. Oh yeah, he's a missionary. Oh ja, he doesn't know what he's doing. Er weiß aber nicht, was er tut. He doesn't even know where he's supposed to be. Er weiß nicht mal, wo er sein soll. Well, that's what the devil tells you. Das sagt dir der Teufel. I moved to Uganda. Ich bin nach Uganda gegangen. I come to the airport. Kommt zum Flughafen. A guy gives me a room that's 10x12. Jemand gibt mir einen winzigen Raum. And my wife. Ich habe das Gepäck, meine Frau. Then I find, I don't know if you remember Nelly Tanjuko. She was from Lennox. Erinnerst du dich an Natalie von Lennox? She lived in Kampala. Sie lebte in Kampala. In a couple of days I found out where she lived, but she was in Kenya. Und nach ein paar Tagen fand ich heraus, wo sie lebt, wie aber sie she war said, in Kenya. Go to my house. Sie sagte, geh zu mir nach Hause. I went to her house. Da bin ich hingegangen. I had breakfast with her the next day. Und hatte mit ihr Frühstück am nächsten Tag. She died. Sie starb. The next day. Am nächsten Tag. I'm looking at her body in the morgue. Ich schaue mir ihren Leib an. And I'm saying, what are you doing, baby? Ich sag zu Gott, was machst First du mit this, mir? Now this. Erst das, dann das. Can you figure this out? Kannst du das verstehen? Huh? Huh? God, are you committed to me or what? Gott, bist du mir hingegeben oder nicht? We bury the body. Wir haben sie begraben. All her bags were packed and they were all bound for Baltimore. She had her tickets and everything. Sie hatte schon alle also das Gepäck. She went to heaven instead. Aber sie ist nicht nach Baltimore geflogen, sondern in den Himmel. Besides that, I got left with some of the bills. It was, I mean, I'm like, nur mir blieben die Kosten. So I said to my wife, we stay here for a month, we go to Ghana convention. Ich sagte zu meiner Frau, wir bleiben hier ein Jahr, gehen dann nach Ghana zur Convention. We're evangelizing. Konferenz, wir haben dann evangelisiert. I said, I don't know what, we go to Ghana, we go back home. Ich sagte, mir ist es egal, gehen wir nach Ghana oder nach Hause. Maybe I'll stay in Ghana the whole semester. Vielleicht bleibe ich auch in Ghana das ganze Semester lang. I'm in the pastor's house. Ich bin im Haus des Pastors. About 4:00 in the morning. Um 4 Uhr früh. Holy Spirit says, get your wife and leave the house. Nimm deine Frau und geh aus dem Haus. I don't even understand. Ich verstehe es wieder nicht. I go to a hotel. Ich gehe ins Hotel. The police come with a warrant for my arrest. Die Polizei kommt mit einer Festnahme. I have to go across the border I have to leave Ghana and go to Togo. Ich muss Ghana verlassen und nach Togo gehen. Now I'm sitting in Togo. Jetzt sitze ich in Togo. Duh. Huh? What's going on? Was ist jetzt los? What's happening here? Was passiert hier? Are you committed to me or what is going on here? Bist du mir hingegeben oder was? I go back to Uganda after the Togo convention. Ich gehe nach der Togo-Konferenz zurück nach Uganda. I said, let's just stay here for a few weeks, see what happens. Bleib mir hier ein paar Wochen, schau mal, was passiert. In 1 month we had 40 people in church in a YMCA building. Hatten wir im CVJM-Gebäude 40 Leute. We were in the kitchen of the YMCA. Wir waren in der Küche. In the kitchen. That was our church. In der Küche war unsere Gemeinde. The kitchen. Die Küche. We had 10 people graduate from the kitchen. Die von der Küche abgeschlossen haben von der Bibelschule. We have 10 churches in Uganda right now. Wir haben jetzt 10 Gemeinden in Uganda. 2 churches in the Sudan. 2 Gemeinden im Sudan. 3 in Tanzania. 3 in Tansania. And we're going to Rwanda. Und wir gehen nach Ruanda. 5 Bible schools in Uganda. 5 Bibelschulen in Uganda. God is committed ist hingegeben to me mir gegenüber and you. Und dir gegenüber. Even when you have no idea what's going on. Auch wenn du keine Ahnung hast, was you come passiert. To be the song leader and everybody's gone. Du kommst, um der Songleader zu sein und jeder say, hey! Du sagst, hey! What's happening? Was passiert? But God is eternal. He's above the timeline. Aber Gott He ist knows ewig. What's going to happen. Er ist über der Zeitlinie. Amen? Er weiß, was passieren wird. Are you listening? Hört ihr zu? God is committed to me. Gott ist mir gegenüber hingegeben. I don't auch wenn understand. Ich nicht verstehe. I don't know. Ich nicht weiß. I don't understand. So ich verstehe what? Nicht. Na und? So what? Na und? God Gott committed to me. Ist mir gegenüber hingegeben. In closing, zum Abschluss. I love this commitment. Ich liebe diese Hingabe. I'm going to Libya this year. Ich gehe dieses Jahr nach Libyen. Because I'm brain dead. Weil ich gehirntot bin. I've been 8 years ago. I had something from God that I'll go to Libya. Vor 8 Jahren habe ich eine Verheißung von Gott bekommen, dass ich nach Libyen gehe. I'm going. Ich gehe. Something's going on there. Irgendwas passiert da. It's opening up. Es öffnet sich. I have an Italian passport. Ich habe einen italienischen Pass. That's right. Stimmt. And 3 American passports. Und drei amerikanische Pässe. I've been deported so many times. I have to get 3 passports. Ich bin so oft des Landes verwiesen worden, dass ich 3 Pässe brauche. I was deported from Qatar from Qatar to jail in Qatar to on the plane get out of our country. Und mit dem Flugzeug außerhalb des Landes verfrachtet. I was arrested in Jordan for 3 days. Ich wurde in Jordanien verhaftet 3 Tage. They took me to their CIA in the mountains. Nahmen sie zu ihrem Sicherheitsdienst in den Bergen. After 3 days of house of arrest in their jail. Vom Arrest. I said, you know, when I got to the mountains, I said, I'm fed up with all of you. Wie ich in die Berge kam, sagte ich, mir reicht's mit euch. I said that this thing about Allah is ridiculous. Diese Sache mit Allah ist lächerlich. Wie könnt ihr das glauben? I said to the guy, stop interviewing me. You need to get saved. Ich sagte zu dem Typen, hör auf mich auszufragen. Du musst wiedergeboren werden. Wisst ihr, was er mir sagte? Was sagte er mir? He said, you're a different kind of a Christian. Er sagte, du bist ein anderer Christ. I said to him, I'm not your prisoner. You're mine. Ich sagte ihm, ich bin nicht dein Gefangener. Du bist mein Gefangener. He said, I'm going to let you go because you don't. He said, I think you're the kind of Christian that can make a difference. I'm letting you go. Ich lass dich lieber gehen, weil du bist der Christ, der einen Unterschied machen kann. Bye bye. Ich sagte tschüss. Bye bye. Tschüss. You know what I understood, no matter what's going on, God is what? Ich habe verstanden, dass Gott egal was passiert. Gott ist committed to me. Mir gegenüber the hingegeben. Father gave me Jesus. Der Vater gab mir Jesus. Praise the Lord. Gott sei Dank. Jesus gave me the Spirit. Jesus gab mir den Geist. Eternal life. Ewiges Leben. God has, you know, they say that about 65% or 70% of pastors can't even make 3 years. Schaffen es nicht 3 Jahre. In America. Zu bleiben in Amerika. They're quitting so fast, it's sie hören so schnell auf, es ist unglaublich. I don't even know what the statistics are, but they're very shocking. Ich kenne nicht die Statistik genau, aber es ist schockierend. Most pastors can't last in the church 5 years. Die meisten Pastoren bleiben nicht länger als 5 Jahre in einer Gemeinde. I'm afraid ich habe Angst, they don't understand, dass sie nicht verstehen. Is that God is committed to them. Ich denke, was sie nicht verstehen, ist, dass Gott ihnen gegenüber hingegeben calling. Ist. Das ist keine schwierige Berufung. It's not difficult to be a Christian. Es ist nicht schwierig, Christ zu sein. If God the Father, God the Son, wenn Gott God der Vater, the Spirit Gott der Sohn, are committed to me, Gott der Heilige Geist mir gegenüber this is hingegeben easy. Sind, ist es leicht. This is easy. I meet leaders and people, they say, this is, man, oh, ich this Christianity Leiter, die sagen, is like choking. Christentum ist so. Hold that. Like choking somebody. Jemanden ersticken. This is hard. Es ist schwer. When you say it's hard, I know who you're fellowshipping with. Wenn du you're sagst, fellowshipping schwer, with yourself. Hast du Gemeinschaft mit dir selber? This is easy. My yoke is easy. Es ist einfach. Mein Joch my ist burden leicht. Is light. Meine Last ist and einfach. My tie is wrinkled. Und mein Schlips ist this is verrutscht. Easy. Es ist leicht. This is easy. Es ist leicht. If I'm in the valley of the shadow of death, God wenn is with me. Wenn ich im Tal des Todes schaffe, bin es Gott mit mir. Amen. Wow, we got 123. And I don't, wir I'm not at the number, but I, but also, the Bible was said 4,000, then 5,000. Wenn die Bibel sagt 4,000, 5,000. We have 123 Greater Grace churches in Africa. Greater Grace Gemeinden in Afrika. We planted 19 churches this year. 19 Gemeinden haben wir dieses Jahr gegründet. They did, not me. The Sie African haben das, die Greater Grace pastors. Greater Grace Pastoren haben It's das amazing. Getan. Das ist erstaunlich. You know why? Wisst ihr warum? God is committed to Greater Grace. Ist Greater Grace gegenüber in hingegeben. All the world. Auf der ganzen Welt. I mean, in all the Auf world. Der ganzen Welt. Everywhere. Überall. It's incredible. Das ist unglaublich. I think about it. We have 30, we have 30 churches. Wir haben 30 Gemeinden. That support Africa missions. Die Afrika Mission unterstützen. Huh? How did that happen? Wie ist das passiert? A stranger called me up and said I saw. Ein Fremder hat mich angerufen und something sagte. On the website. Could I send you like Ich habe was auf der Website gesehen. Kann ich dir ein bisschen Hilfe schicken? Check. Where did this come from? Ein Scheck. Wo kommt das her? I've gotten $150,000 in gifts from people outside the ich ministry 150, in the last 3 years. Dollar Geschenke I don't even know who they are. Leuten außerhalb der Gemeinde im letzten we Jahr. Like ich kenne die gar nicht. We see that you're doing. I don't wir even know who they are. Wir mögen was du tust. Ich kenne die gar nicht. Hey. God is committed to us. Gott ist uns gegenüber Amen. Hingegeben. Amen. Because we are Weil wir receiving from him von ihm empfangen and following him und ihm folgen with the awesome fellowship of love and faith, mit der erstaunlichen we Gemeinschaft are receiving Liebe from und the Glauben. Word of grace. Wir empfangen vom Wort we have an eternal purpose. Wir haben eine ewige we Absicht. Hear his voice. Wir hören seine he Stimme. Says, I love you. Er sagt, ich liebe I've dich. Given you eternal ich habe dir ewiges I've Leben given gegeben. You the Holy Spirit. Ich habe dir den Heiligen I've given Geist you the gegeben. Bible. Ich habe dir die Bibel gegeben. I've given you strength. Ich habe dir Kraft I've gegeben. Given you joy. Ich habe dir Freude gegeben. I've given you Friede. Suffering. Und Geduld. I've given you a call. Ich habe dir einen Ruf gegeben. Ich habe dir eine Absicht gegeben. Don't fellowship. Hab nicht Gemeinschaft. With the unfaithful, uncommitted one mit dem untreuen, Satan. Unhingegebenen Satan. But realize tonight, aber erkenne heute Abend, how God is committed to you. Wie sehr Gott dir gegenüber hingegeben ist. Timothy was told that his call was given to him before the world began. Wurde ihm gesagt, dass seine Berufung ihm gegeben wurde, bevor die Welt begann. Stell dir das God vor. Knew me Gott kannte mich and knew about my purpose und kannte meine and Absicht knew about my call und meine Berufung before the world began. Grundlegung der What's Welt. The problem? Wo liegt das Problem? Imagine. Stell dir das vor. Billions of years ago. Vor Milliarden Jahren. He knew wusste er, what we'd be doing today. Was wir heute tun würden. Relax. Entspann dich. Enjoy Jesus. Genieße Let him Jesus. Love you. Lass ihn dich lieben. This is not, it's Christianity is not a burden, it's a Christentum joy. Ist keine Last, es ist it's eine Freude. It's incredible peace. Es ist unglaublichen Frieden. Contentment. Zufriedenstellung. No, I've transferred from a 7-generational Ich bin von einem sieben Generationsfluch zu einem ewigen Hingabe Gottes gewechselt. Es gibt nichts Größeres und wir sind privilegiert. Vater, danke heute Abend, dass du uns hingegeben bist. Und mögen wir dich einfach nur anbeten. Hier bin ich. Mich zu beugen. Here I am to worship you. Hier bin ich, um dich anzubeten. You stepped out of darkness du bist aus der Dunkelheit into light. Ins Licht And here I am. Und hier Say bin ich. Thank you. Sag danke. For you have an eternal commitment to Denn du me. Hast ein ewiges Hingabe mir gegenüber. Du gabst the mir eternal spirit den ewigen Geist in, Hebrews chapter 10. In Hebräer Kapitel 10. Eternal redemption. Ewige Errettung. Eternal spirit. Ewigen Geist. Eternal inheritance. Ewige Erbe. We just worship you. Wir beten dich Let's an. Just stand and Stehen say thank you to him. Und sagen wir danke. Just thank him today. Dankt ihm einfach heute. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Just lift your hands to him and Hebt thank him. Hebt eure Hände zu ihm und dankt ihm. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you. Danke. Thank you. Danke. Thank you. You have the Father gave me the Son. Danke, dass der Vater mir den Sohn Son gegeben gave hat. Me the Spirit. Der Sohn gab mir den Geist. Spirit gave me the Bible. Der Geist gab mir die Bibel. Spirit gives me peace. Der Geist gibt mir Frieden. Loves me, sheds the love of God abroad in my heart. Gießt die Liebe Gottes aus in meinem Herzen. Gives me purpose. Gibt mir power, Absicht. Strength. Kraft, Stärke. Bears fruit in my life. Bringt Frucht in meinem Leben. What a commitment. Was für eine Hingabe. Thank you. Danke.